Schale auf, springt von dort aus auf den nächsten Hinterhalt, von dort aus auf den nächsten Hinterhalt, von dort aus wieder auf die Straße. Fährt auch ein Absperrgitter, auch ein Absperrgitter zu. Das ist ein Absperrgitter hier in der Regel. Ich habe das gar nicht so schnell gesehen, wie der das Rad hochgezogen ist, über das Absperrgitter gesprungen ist. Einfach so. Kommt drauf los, kommt's. Dann, au. Ein anderer fährt, du kennst doch diese Zäune, diese Metallgitter. Einfach Stein, Plateau, und dann dazwischen so ein ganz dünner Metallstreben, die nach oben geht. Ungefähr 1,50 Meter. Dann aber wirklich, das ist immer endlich.